Der putzt ich neu. Mach nur sauber. Achso, du bist noch dran mit Fegen. Hallo Stefan. Okay, Aufzeichnung laufen. Dann begrüße ich euch alle recht herzlich zur Bundesvorstandssitzung vom 22.10.2015. Anwesend sind die Astrid, Hermi, Christoph, Lothar, Marc, der Stefan Bartels und der Carsten Sabosch. Wir starten mit der Beschlussfähigkeit, die dadurch gegeben ist, und sind dann schon bei der Genehmigung des letzten Protokolls von der letzten Vorstandssitzung. Wer sich da noch nicht eingetragen hat, den würde ich bitten, das zu tun. Kommen wir zu Top 2. Termin der nächsten Sitzung ist der 5. November 2015, wie immer 20 Uhr hier im NRW-Mumble. Und starten durch mit dem Bericht des Vorstandes Top 3. Das wäre bei mir die TTIP-Demo in Berlin, die Sprechstunde, Tickets und noch ein bisschen Urlaub. Sekko und Christos lasse ich aus. Und dann wäre Astrid dran. Schönen guten Abend, Astrid. Ja, schönen guten Abend. Ich war auf den Bundesvorstandssprechstunden Team PolGF Mumble, jetzt letzten Dienstag nicht, weil krank, auf der Marina Mumble. Hab Tickets gemacht, Tagesgeschäft gemacht zum Thema Ausschreibung Freiheitsserver. Die Ausschreibung für die technische Unterstützung ist am 16.10. beendet worden. Für die Webunterstützung ist es verlängert bis 30.10., weil da noch 3 Leute gesucht werden. Seit Dienstag bin ich krank, deswegen auch etwas reduziert. Und ich wollte gerne noch ein großes Dankeschön hinterher schieben an die Landesvorstände Baden-Württemberg, Hessen, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, die freundlicherweise Unterstützung für das Themenbeauftragten-Treffen beschlossen haben, und an Michael Kittlaus für die Planung. Ich finde, sowas sollte man zwischendurch auch mal sagen. Ja, ein Dankeschön kann ja nie verkehrt sein. Dankeschön, Astrid, für deinen Bericht. Gibt es Fragen an Astrid? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann würde ich den Stefan bitten, uns mal über das Finanzielle auf den neuesten Stand zu bringen. Bitte schön, Stefan. Genau, das Wichtigste, die Kontostände. Insgesamt 765.483,64 €. Wie sich das auf die einzelnen Konten verteilt, wie üblich im PET. Ansonsten viel Landesvorstandsarbeit dieses Mal und auch ja durch den Rechenschaftsbericht immer noch ein bisschen gebunden. Allerdings habe ich da jetzt nur noch 3 letzte Fragen, die ich beantworten muss. Ich denke, dann ist er durch. Dann wird da Lothar auch mal schreiben können. Ist schon mal einer durch. Und sonst das übliche Mails, Tickets, Bearbeitung des Tagesgeschäfts eben. Danke. Vielen Dank, Stefan. Fragen an Stefan? Da sehe ich niemanden. Dann begrüße ich den Lothar. Schönen guten Abend, Lothar. Ja, hallo. Ich bin nach wie vor momentan fast Vollzeit mit dem Rechenschaftsbericht beschäftigt. Momentan haben wir 11 Landesverbände beim Wirtschaftsprüfer. Das ist einer weniger als letztes Jahr um die Zeit. Das heißt, da hängt es ein bisschen hinterher. Gut, 2 sind jetzt fast fertig, 2 sind recht weit und einer eine richtige Baustelle noch. Das heißt, da ist durchaus noch was zu tun. Ansonsten die üblichen Schatzmeister und Beitragskonto Mumble und einiges an Tagesgeschäft. Dankeschön, Lothar. Fragen an Lothar? Niemand, dann einen herzlichen, schönen guten Abend, liebe Hermi. Einen wunderschönen guten Abend. Wir kommen wie üblich zu den Mitgliederzahlen. Gesamtmitgliederstand 17.020, davon stimmberechtigt 6.696, was einer Zahlerquote von 39% entspricht. Mitglieder, die uns einen Lastschrift-Dauerauftrag erteilt haben zum Einzug ihrer Mitgliedsbeiträge, 4.163, das entspricht 24%, da geht noch was, Leute. Einnahmen durch Zahlungserinnerungen und Mahnläufe vom Stand 19.10. bisher 29.000 €. Was habe ich die letzten 2 Wochen gemacht? Ich war am 10.10. bei der Stopp TTIP-Demo in Berlin. Ich war letzten Montag bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages hier im Rathaus in Kerpen. Piraten an der Regierung zusammen mit CDU, FDP und dem Wählerbündnis BBK. Wer sich für den Koalitionsvertrag interessiert, kann im PET in Zeile 98 einen Link dazu finden. und den Blogbeitrag der Rhein-Erft-Kreis-Piraten. Und ansonsten habe ich diese Woche sehr viel Planung und Organisation für die Aktion Schreibt dem Mitglied des Bundestages Danke für nichts. Darauf kann ich gleich später nochmal eingehen, da habe ich einen Antrag dazu. Ansonsten Budget 2016, Mails und Mumble. Und das war's von mir. Dankeschön, Hermi. Fragen dazu? Niemand. Dann einen wunderschönen guten Abend, lieber Marc. Jo, ich war in der Sprechstunde, habe an unserem Team-Mumble teilgenommen, ein paar Kleinigkeiten, Gänsekram erledigt und ansonsten wegen Krankheit zu nicht allzu viel Piratigen gekommen. Was nachvollziehbar ist. Vielen Dank dafür. Fragen an Marc. Und dann haben wir, last but not least, Christoph. Guten Abend. Einen schönen guten Abend. Ja, Tagesgeschäft läuft wieder an. Die IT, also jetzt der Boris ist jetzt wieder in Urlaub, aber das ist jetzt nur für ein paar Tage. Wir entwickeln gerade ein paar Ideen, wie wir in Zukunft mit der IT fahren wollen. Und die alles dient natürlich auch der Vorbereitung für den SM-Club-Budget-Geschichte, die jetzt in nächster Zeit läuft. Dann war ich auf der Sprechstunde und habe mich ein bisschen engagiert in diese Open-Antrag-Themenwoche, für die ich nochmal werben möchte Anfang November. Ja. Da war ein Punkt, nehme ich an, ja? Ein Punkt, ja, dort. Okay, vielen Dank. Danke, Christoph. Fragen an Christoph? Auch das ist nicht der Fall. Dann vielen Dank an eure Ausführungen oder für eure Ausführungen und für eure Arbeit. Wir gehen über direkt zu den Anträgen. 4.1 haben wir das Ticket 19656 aus dem Redmine. Das ist Liste der rechtskräftig ausgeschlossenen Mitglieder. Wer kann mich denn da mal bitte ein bisschen ins Licht führen, bevor ich diesen in der Form so ablehne? Hinters Licht führen? Inwiefern jetzt konkret? Ja, was mag es da für einen Hintergrund geben? Wie sieht der Rest das? Also in der Begründung steht ja drin, um ausgeschlossene Mitglieder von den Kommunikationsmitteln gemäß Bundesvorstandsbeschluss ausschließen zu können, benötigen wir diese Informationen. Ich finde den Antrag sehr, sehr schwierig, weil normalerweise ist so vorzugehen, dass man sagt, wer sind denn noch die Mitglieder, und wirft dann, was die Kommunikationsmittel betrifft, hinten alles runter, was in diesem Topf nicht mehr drin ist. Aber das Pferd von dieser Seite Raum aufzuzäumen, finde ich für arg kritisch. Da pflichte ich dir völlig bei. Deswegen muss ich ja fast mal sagen, der Landesvorstand Schleswig-Holstein außer mir bittet um eine vollständige Liste, weil ich habe den Kollegen auch gesagt, Leute, vergesst es. Also ich kann dazu erläutern, ich glaube, der Lothar war es, der hat dazu einen Link ausgegraben zu einem ehemaligen Bundesvorstandsbeschluss, ich glaube noch aus dem Jahr 2013, wo es irgendwie darum ging, dass rechtskräftig ausgeschlossene Mitglieder der Partei entsprechend des Platzes, des Veranstaltungsortes, was auch immer, verwiesen werden können. Also erstens, wenn man Hausrecht hat, kann man Leute sowieso rausschmeißen. Und ich glaube, dieser Beschluss damals ging wahrscheinlich auf einen ganz speziellen, konkreten Fall zurück. Ich kann da aber auch nichts Genaues dazu sagen. Dazu kommt, dass wir eine solche Liste von allen gepafften Mitgliedern überhaupt nicht haben. Das ist eigentlich, also da müsste man dann quasi bei jedem einzelnen Landesschiedsgericht anfragen, beziehungsweise beim Bundesschiedsgericht, und die müssten dann auch erstmal irgendwie darüber befinden, ob sie die Daten überhaupt rausgeben. Das ist also, ja, wozu? Also nur zur Erläuterung, aus meiner Zeit auf Gänseck, ich denke mal nicht, dass sich das geändert hat, wird eigentlich nur das ausgetreten am Datum erfasst. Warum ist der Datenbank völlig egal? Es wird nicht abgefragt, wird er nicht irgendwo hinterlegt oder sonst irgendetwas. Nur zur kleinen Erläuterung, wir im IT-Team sind auch gerade dabei, genau diese Haben-Liste, also welche Mitglieder haben wir noch, gegen die Liste der piraten.de Mailadressen gegen zu checken, weil da werden auch ein paar hinten runterfallen. Das kann man aber nur so machen, dass man sagt, man hat die Leute, die noch aktiv sind, und alle anderen ist das Delta. Okay. Also ich sehe, dass der Christian am Mikrofon steht, den würde ich gern zu Wort kommen lassen. Na, Christian. Ja, moin. Ja, die Situation ist ja nicht nur, sind ja nicht nur Mailinglisten. Es könnte uns jetzt passieren, dass wir Mitglieder wieder aufnehmen, die in einem anderen Landesverband mal gepafft worden sind, nur weil sie mal umgezogen sind. Uns fehlen da einfach die Informationen. kurzer Einwand dazu. Das ist, wenn man das Bundesmitgliedsantragsformular verwendet, eigentlich kein Problem, weil da ein Ankreuzfeld meines Wissens drauf ist, wo genau das abgefragt wird. Und wenn ein Mitglied euch hier im Antrag in dem Punkt anlügt, dann ist es mit Sicherheit ein guter Grund, das Mitglied auch schnell wieder loszuwerden. Genau aus diesem Grund, da haben wir das Ding damals eingeführt, diese Checkbox. Hessen war auch, glaube ich, einer der ersten, die das in den Anträgen drin hatte, um eben Mitglieder, die sich über andere Gebietsformen wieder einzuschleichen in die Partei, ganz schnell wieder rauswerfen zu können, weil wenn du das nicht beantwortest, wahrheitsgemäß, dann bist du Betrüger. Im Übrigen wurde bei einem der letzten Verwaltungstreffen gewünscht, ein zusätzliches Feld im CRM einzufügen, damit man entsprechende Ordnungsmaßnahmen und so weiter auch eintragen kann in den jeweiligen Datensatz. Das entsprechend so, dass man nicht direkt darauf schließen kann, was da genau gelaufen ist. Das ist auch mit dem Datenschutzbeauftragten abgeklärt, aber dieses Feld müsste dann halt natürlich auch von den Landesverbänden gepflegt werden entsprechend. Okay, das ging jetzt an mir so ein bisschen vorbei, allerdings sehe ich auch das kritisch. Da machst du dir eine Kartei draus von den ganzen bösen Buben, das ist eigentlich völliger Blödsinn. Ja, aber der Thomas Mack war dabei, als wir das besprochen haben, und der hat auch Kriterien genannt, nach denen sowas funktionieren kann. Ja. Ich habe mal eine Frage an Christian. Wenn ihr berechtigte Zweifel habt, was spricht denn dagegen, dass ihr entsprechend eine Anfrage beim Bund dann startet zu dem Menschen, der dann versucht, wieder einzutreten oder sich auf den Mailinglisten rumtreibt und da nicht sein dürfte? Naja, wir hatten schon die Diskussion, zumindest bei Mailinglisten, dass wenn man da was vermutet, dann müsste man eine Anfrage stellen, von der wir auch nicht genau wissen, ob wir die beantworten dürften. Also insgesamt bräuchten wir da mal irgendwie einen Prozess, wie sowas zwischen Landesverbänden oder zwischen Untergliederungen Landesverband, oder dürfen die Landesverbände untereinander kommunizieren, oder dürfen wir als Landesvorstand, wenn wir auf einer fremden Mailingliste was sehen, dürfen wir dem entsprechenden Landesvorstand dann einen Tipp geben. Irgendwie brauchen wir da ein Verfahren zumindest. Also ich denke mal, jeder Gensek ist gehalten, nicht nur seine Daten in Ordnung zu halten, sondern wenn er sieht, dass irgendwo anders was schiefläuft, da auch irgendwie Meldungen zu geben an den jeweilig Zuständigen. Wie gesagt, wir hatten das in Hessen, deswegen hatten wir dieses Häkchen relativ fix drin, und das war dann auch kein großes Problem. Zumal die Mitglieder, wenn sie innerhalb eines noch nicht abgeschlossenen Jahres wieder in die Partei woanders hin eintreten, das in der Bundesverwaltung eh auffällt. Das Problem hast du nur, wenn, sag ich mal, einer 2013 in Hessen ausgetreten ist und 2016 in Berlin wieder eintritt. Dann kannst du das eigentlich nicht mehr machen, weil dann bekommt er auch eine neue Piratennummer. Der Sven ist dazu gekommen. Guten Abend, Sven. Ich habe, ja, ist auch ein bisschen auf meinen Mist gewachsen. Ich bin ja auch im LAFO. Carsten, wir haben uns ja über das Thema generell schon mal unterhalten, aber ja auch nicht so richtig eine Lösung dafür gehabt. Christoph, wo du Hessen sagst, wir hatten halt auch den Fall, dass wir einen gepafft haben, der in Hessen ziemlich sein Unwesen getrieben hat, wie in einigen anderen LVs sogar. Und eigentlich nur durch Zufall dann rauskam, dass der gepafft ist, und es euch oder den Hessen leichter gemacht hat zu sagen, okay, den können wir hier auch vorbehaltlos sperren. Hätten die das nicht gehabt, dann hätten die den nicht sperren können, hätten sich mit dem auch noch ein paar Monate rumgeplagt, und das muss ja halt einfach nicht sein. Ja, sowas hast du immer, dass sag ich mal, sowas nicht auffällt oder sowas, ja. Aber bei den Altverdächtigen, also bei denen, die, sag ich mal, irgendwie trollen oder warum immer sie einen Puff bekommen haben, die fallen dann auch woanders wieder auf, und dann kriegt man das relativ schnell raus, und dann ist relativ schnell Schicht im Schacht, wenn er das Häkchen falsch angekreuzt hat auf seinem Neuantrag. Also mal davon abgesehen, wenn sich jemand auf einer Mailingliste daneben benimmt, dann kann man den sowieso irgendwie rausschmeißen, ja. Nur das Problem ist, gerade bei Mailinglisten, dann meldet er sich halt mit einer anderen E-Mail-Adresse wieder an, ne? Aber ich meine, grundsätzlich sehe ich das Problem auch, dass es da irgendwie innerparteilich eine schlechte Kommunikation gibt. Wir haben, wie gesagt, auch schon bei zwei Verwaltungstreffen darüber gesprochen, wie wir das lösen können. Wir haben theoretisch auch eine Lösung gefunden, aber dann kostet das halt jetzt irgendwie Arbeit für jeden Landesverband, entsprechend das CRM dahingehend zu pflegen. Ich glaube, langsam, ihr wollt mich doch verarschen mit eurem Wählermanagement, was ihr hier betreibt, oder? Du, Stefan, magst einen Moment warten? Ja, danke. Herr Mick, wenn ihr beim Verwaltungstreffen da schon Ansätze hattet, wäre es dann nicht sinnvoll, diese nochmal aufzugreifen und da nochmal einzuhaken? Also ich habe Bauchschmerzen mit so einer Liste, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber das war halt die Lösung, die verabschiedet wurde. Und anders kannst du das nicht regeln, wenn du sagst, okay, ich will wissen, wer gepafft und wer nicht. Dann musst du irgendwo eine Liste diesbezüglich führen. Ja, eine Liste führen, ja. Andersrum formuliert oder begründet. Ich habe Bauchschmerzen, so eine Liste dann in die Landesverbände zu geben, weil du musst die aktuell halten und da sind wieder Daten, die durch die Gegend fliegen. Von daher gefällt mir diese Lösung so nicht besonders. Nein, du gibst ja nicht die komplette Liste an den Landesverband, aber du siehst ja, wenn du im CRM versuchst, ein Mitglied anzulegen, was irgendwie schon mal existiert hat, dann siehst du ja den Datensatz. Und dann steht da also, entsprechend auch ein Vermerk. Ich widerspreche dir ja ungern, aber wenn ich das richtig sehe, ist der Antrag, der Landesvorstand Schleswig-Holstein bittet um eine vollständige Liste aller rechtskräftig ausgeschlossenen Mitglieder. Ach so, es geht jetzt um den Antrag. Okay, ja, alles klar. Genau. Gut, was den Antrag betrifft, da hat Hermi ja vorhin schon gesagt, dass wir das aktuell nicht leisten können. Das gibt es einfach nicht. Okay. Da sind noch weitere Leute am Mikrofon. Stefan, du wolltest da auch irgendwas sagen jetzt, ja? Naja, teils ranten und teils einfach euch ein bisschen was Nachdenkliches da mitgeben. Ich weiß nicht, was ihr damit bezweckt mit dem Mitglieds- und Wählermanagement. Vor allem, weil es nicht auf die Reihe kriegt, offensichtlich. Also, was macht es für einen Sinn, dass ihr, also wenn ihr da Leute pafft und das ist... Stefan, sorry, aber kannst du bitte irgendwie was Konstruktives beitragen oder... Danke. Also ich glaube, die Gänse kriegen ihren Job schon ziemlich gut auf die Reihe. Das Problem an der Sache ist, jeder Mensch hat Rechte, ja, und das ist auch ein ausgeschlossenes Mitglied hat Rechte. Und ich weiß nicht, Stefan, ob du dich darauf beziehst, irgendwie so eine Verbrecherkartei anzulegen, aber ich halte das für höchst fragwürdig. Ja, da kann ich mit konform gehen, ja. Genau, dass wir drüber nachdenken, sollte die Diskussion zeigen und der Antrag kommt aus Schleswig-Holstein, nicht aus dem Bundesvorstand, das sollte dir auch bewusst sein. Von daher, hast du da noch eine konkrete Frage jetzt zu oder war das jetzt einfach nur kurz dieser Rent-Modus? Ja, letzteres. Also ich kann da nichts konkret mit anfangen, weil das ist ja aus meiner Sicht nicht konstruktiv, da sowas zu ähnlich sich damit sowas aufzuhalten. Danke. Vielen Dank. Jano. Wenn wir zum Beispiel an dem Erkennen und auch der Definition, was Gewalt ist, arbeiten und dahingehend im Grunde genommen die Strafverfolgung durch die Diagnostik verbessern, brauchen wir solche Listen gar nicht. Wenn man von Fall zu Einzelfall immer wieder sozusagen dieses Verhalten oder auch antidemokratische Verhalten dann erkennen kann und entsprechend auch gestuft sanktionieren kann, zum Beispiel. Und um dann dort die Gewaltenteilung zu wahren, müsste man halt sozusagen die Sanktionsstufen, womit man dann auch sagen kann, okay, derjenige wird jetzt beurlaubt und dann länger beurlaubt, wenn es wieder passiert, wird er länger beurlaubt. Also die Person schließt sich sozusagen sukzessive selber aus, wenn sie nicht lernwillig ist. Also jeder sollte Rehabilitations sozusagen fähig und auch das Recht haben, sich zu rehabilitieren, also auch wenn er meinetwegen ein paar Sachen verstanden hat, dann halt auch wieder in die Partei eintreten kann und dann nochmal eine neue Chance bekommt, wäre, finde ich, schon wichtig. Und in dem Zusammenhang, in dem man so eine gestufte Sanktionierung und die Diagnostik von solchem Verhalten genauer macht, kann man da schon auch dann temporäre Listen zum Beispiel führen für Leute, die auffällig geworden sind, dass sie dann, dass die aber dann wieder verfallen, zum Beispiel an einem bestimmten Zeitpunkt. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Sorry? Es geht hier um einen Antrag an den Bundesvorstand, um eine Liste bereitzustellen. Wenn du um Ordnungsmaßnahmen an sich diskutieren möchtest, dann musst du deinen Antrag an den Bundesparteitag stellen, damit die Satzung geändert wird. Marc, ist gut. So, der Sven ist nochmal hochgekommen. Ja, letztlich geht's halt um das Ärgernis, dass beim in einem konkreten Fall war es so schwer, das Mitglied überhaupt auszuschließen und hat so lange gedauert, bis er überhaupt so viel wirklich verwertbares Material geliefert hat. Ihr wisst, wie das ist. Und es haben sich bestimmt 6 Bundesländer mit dem rumgeplagt. Und das ist einfach nur die Intention, dass da mal drüber nachgedacht wird. Deswegen haben wir das hier reingegeben. Christian ist auch hier, Stefan ist hier. Ich wär bereit, den Antrag zurückzuziehen. Wenn Stefan und Christian zustimmen, sind wir mehrheitsfähig als LAFO. Christian? Ja, okay. Also von mir auch okay. Ziehen wir zurück. dann ist der Antrag zurückgezogen. Vielen Dank dafür. Kann ich da kurz was sagen? Wenn es kurz ist. Und kurz meine ich so 3 Sätze. Also nicht. Ich finde, es reicht nicht aus, einfach nur Bundesparteitag da mal einen Antrag zu stellen, das Einzelnen oder deren Aktivität zu überlassen, sondern hier eine Gruppe anzulegen, die konkret darüber nachdenkt, eine Think Tank oder irgendwas in der Richtung, wie man das verbessern kann. Ja, piratisches Mandat, let's genau. go. Kannst du ja durchstarten mit. Ich habe momentan wenig Motivation, hier was zu machen, aus verschiedensten Gründen. Na, dann ist es immer schön, wenn solche Vorschläge kommen. Vielen Dank. Okay, der Antrag ist aber damit zurückgezogen und wir kämen dann zum Antrag 4.2. Der ist von Hermi, wenn ich das richtig gesehen habe, 19853, das Ticket. Genau, das bin ich. Wir hatten Anfang der Woche, ich denke, die meisten von uns, auch von euch, haben es schon irgendwie mitgekriegt, darüber gesprochen, dass wir doch mal unseren Mitgliedern des Bundestages, die für die Vorratsdatenspeicherung bestimmt haben, einen netten, freundlichen Brief schreiben, in dem wir ihnen erklären, dass wir das irgendwie finden und in dem wir sie bitten, ihr Abstimmungsverhalten mal zu erklären. Alternativ dazu den Mitgliedern des Bundestages, die gegen die Vorratsdatenspeicherung gestimmt haben, mal ein nettes Dankeschön zu sagen und so unter dem Motto, bleibt standhaft und macht weiter so. Ja, diese Aktion würde ich gerne durchführen über die Stopp-VDS-Seite. Wir würden da so ein Online-Formular machen, der Boris ist da auch gerade schon dran, bei dem Menschen ihre Absenderdaten und ihre E-Mail-Adresse angeben können, einen entsprechenden Verteilerkreis wählen und wir kümmern uns dann darum, dass an die jeweiligen MdBs das entsprechende Schreiben rausgeht. Das kostet ein bisschen Geld. Ich habe das Budget irgendwie als PDF unten angehängt. Das könnt ihr euch nochmal genau durchlesen, wie das aufgeschlüsselt ist. Es wird dazu auch eine Spendenkampagne geben. Die geschätzten Einnahmen, die ich relativ vorsichtig gerechnet habe, habe ich den Ausgaben gegenübergestellt. Und wenn das alles irgendwie so passt, die Ausgaben sind auf 100.000 Briefe kalkuliert, dann wären wir bei ungefähr 3.000 Euro. Vielen Dank, Hermi. Gibt es da Redebedarf zum Antrag? Ja, eine Frage. Bitte. Wie wird das denn, sage ich mal, publizistisch unterfüttert? Weil wenn ich jetzt meinem Bundestagsabgeordneten einen Brief schreibe, wo ich sage, hey, das ist scheiße, was du da gemacht hast, dann kommt das Ding noch nicht mehr bis zur Sekretärin und landet in der Rundablage P. Ist die Frage, ob man das irgendwie dann ausschlachtet. Naja, selbstverständlich, das ist ja das Hauptziel der Aktion. Also ich meine, dass irgendwie keiner von diesen MdBs diese Briefe tatsächlich lesen wird, also da gebe ich mich keine Illusionen hin, vielleicht werden sie es zur Kenntnis nehmen, aber es geht natürlich grundsätzlich um die Öffentlichkeitswirksamkeit dieser Aktion. Also wenn wir da um die 550 Aktenordner persönlich im Bundestag abgeben, begleitet mit einem Journalisten, der da akkreditiert ist und der sich auch schon bereit erklärt hat, da mitzumachen, mit entsprechenden Fotos und Videos davon, wie wir das ganze Zeug zusammenpacken und entsprechend, das wird auf jeden Fall ausgeschlachtet und begleitet. Okay. Patrick Breyer hat sich übrigens auch bereit erklärt, mit dem habe ich über die Aktion gesprochen, da auch entsprechend als Gesicht unterstützend tätig zu sein. Wir werden auch sein Foto mit auf die Stopp-VDS-Seite packen, wo wir nochmal einen kleinen Spendenaufruf machen. Der Lothar war schon so nett, entsprechend einen Bitcoin-QR-Code zu erzeugen mit diesem Verwendungszweck. Auf dem Spendenportal haben wir den Verwendungszweck schon angelegt. Das heißt also, es ist im Prinzip alles vorbereitet. Es muss nur noch das Portal laufen und ein paar Kleinigkeiten organisiert werden. Und natürlich das Budget abgesichert. Dankeschön, Hermi. Am Mikrofon steht, auf Twitter heißt er 9000fuchs. Hier hat einen Namen, den ich nicht aussprechen kann. Guten Abend, bitteschön. Ja, kleine Anmerkung, also analoger geht's wohl nicht. Also 3000 Piepen rauszukloppen für irgendwelche Briefe, halte ich jetzt irgendwie für, wie gesagt, sehr analog. Ich habe an dieser Stopp-VDS-Aktion mitgemacht. Ich persönlich habe Brief gekriegt aus dem Bundestag. Also ich habe Post bekommen, E-Mail-Post von Herrn Karamba Diawi. Der hat mir ausführlich geschrieben. Das war auch keine Standardantwort-Mail. Die war persönlich auf mich abgezielt. Also 3000 Euro für eine Briefaktion, das ist ganz großer analoger Mist. Ja, dann schlag doch bitte eine alternative Aktion vor. Ja, habe ich doch gerade. E-Mail. Du meinst, wir schreiben einfach 500 oder 100.000 E-Mails und DDoSen den Bundestag ein bisschen? Naja, was denn? Auf der Stopp-VDS-Seite lief das doch genauso. Da war das auch zugeschnitten auf jeden MdB. Da gab es dann irgendwie eine Vorlage, ein Template, was dann an die Leute geschickt wurde per E-Mail. Und dann kam eben ein pseudo zugeschnittenes zurück. Also ich weiß auch nicht, ob es ein Template war von Herrn Diaby, aber es klang eben persönlich. So. Es gibt da, also zum einen ist ja aktuell im Bundestag nicht sichergestellt, dass deren IT immer funktioniert. Das war ein Witz. Und das zweite ist, im Bundestag gibt es auch noch Laufmappen. Die wenigsten haben sich irgendwie schon an Mail gewöhnt. Und das dritte und, glaube ich, das schlagendste Argument an der Sache ist halt eben diese medienwirksame Überreichung von aktenkofferweise Briefen. Das kriegst du halt nicht wirklich hin. Ein schönes Foto, wo jemand 100.000 Mails übergibt, stelle ich mir etwas schwierig vor. Also ich finde die Idee nicht schlecht. 3.000 Euro sind aber, du hast recht, recht viel. Ja. Okay. Lest euch dann bitte diesbezüglich auch nochmal das Budget durch. Ja, es sind 3.000 Euro. Das bedeutet aber nicht, dass die vollen 3.000 Euro vom Bund bezahlt werden müssen, weil, wie gesagt, Renteneinnahmen. Und im Übrigen will ich dann noch darauf hinweisen, dass die Mitgliederverwaltung mit ihren Zahlungserinnerungen Stand 19.09. 29.000 Euro eingenommen hat. Der Bundesanteil davon sind um die 11.000 Euro. Ich glaube, wenn man da 800 Euro tatsächlich drauflegen, dann werden wir das verkraften können. Okay, Piratus 2. Ich finde die Idee auch nicht wirklich gut. Wir haben das Gleiche schon gemacht mit der Projektgruppe TTIP. Wir haben versucht, alle Bundestagsabgeordneten anzuschreiben. Es war zwar eine Aktion innerhalb der Piraten, aber es war ein totaler Flop. Also wir haben noch nicht mal genug Leute zusammengekriegt, die die Briefe also von Piratenseite aus geschrieben haben. Ich habe das natürlich gemacht. Ich habe auch andere, also ich habe ein paar mehr Briefe noch geschrieben dann. Und was ich bekommen habe, ist ein uniformer, gleichlautender Brief von allen jeweils von den Parteien verfassten einmaliger Brief. Das heißt, überhaupt kein Aufwand damit, das auch abzuschmettern. Und ich glaube, 3.000 Euro können wir für eine coole Aktion, da könnte man sich mal kreativ was ausdenken, die vielleicht ein bisschen medienwirksam wirkt, viel besser, also sozusagen eine einmalige Aktion, nutzen das Geld, als jetzt irgendwelche Briefe zu verschicken, und diese Übergabe der Briefe, mein Gott, ich habe das schon 1.000 Mal gesehen, Kampack macht das ständig, das ist auch keine News wert mehr, also nicht sowas war, wow, die Piraten haben kofferweise Briefe, Zettel, Papier abgegeben. Also das wirkt dann vielleicht auch wieder ein bisschen komisch, wenn das die Piraten machen, also das mal so als mein Feedback, ich halte es auch nicht für so eine gute Idee. Naja, also erstens wirft man uns ja immer vor, dass wir die Offliner nicht abholen. In dem Fall könnten wir dann tatsächlich das Gegenteil beweisen. Das ist nicht damit gemeint. Andererseits, lieber Stefan, lass mich bitte ausreden, danke. Andererseits haben wir jetzt auch das Problem, am 6. November ist die Sitzung des Bundesrats, wo dann das entsprechende Gesetz abgewunken wird. Natürlich können wir jetzt auch sagen, okay, wir investieren das Geld in eine andere Aktion. Meine Aktion ist soweit geplant, läuft gerade an in der Organisation und kann auch ab 1.11. umgesetzt werden. Wenn natürlich bis zu diesem Zeitpunkt irgendjemand was anderes Cooles plant und organisiert, ohne dass ich dann noch großartig Arbeit mit habe, dann können wir uns da gerne drüber unterhalten. Also eine Sache noch zu der Aktion selbst eben. Und viele Ordens wird uns ja vorgeworfen, wir wären aktionsarm. Und diese Aktion ist mit Sicherheit nicht die neueste Erfindung, aber ich glaube, sie kann schon ein gewisses Medienecho hervorrufen. Wir sollten es einfach mal ausprobieren, glaube ich, weil du hast eben gesagt, man müsste eine andere Aktion, eine pfiffige Aktion, da habe ich immer das Problem. Man müsste mal, das ist halt zurzeit ein bisschen schwierig. Bei uns laufen relativ wenig Aktionen und jetzt haben wir mal eine, die vielleicht jetzt nicht der weiße letzter Schluss ist, aber ich glaube schon, dass man da vielleicht was mit erreichen kann. Im Übrigen fallen diese 3.000 Euro ja nur dann an, wenn wir tatsächlich die 100.000 Briefe erreichen. Wenn, wie gerade prophezeit wurde, da sowieso keiner mitmacht, dann entstehen ja praktisch auch keine Kosten und wegen 5.000 Stück fangen wir das Ding gar nicht erst an. Okay, danke. Stefan, Randmodus oder Konstruktives? Ja, konstruktiv. Ich wollte nur Piratus eigentlich zustimmen, dass er, glaubt, da als seine Erfahrung, da spricht Bände und ich würde die 3.000 Euro dann lieber 3.000 Bäume oder so pflanzen und einen kleinen Wald dadurch Bringt bessere PR wahrscheinlich. Wenn man PR machen will, dann rendert mal was auf Twitter oder so, setzt einen Tweet ab und macht ein schönes polarisierendes Foto dazu, oder dann passt es. Oder ein Ansatz noch, man könnte für die 3000 Euro Freifunk-Router kaufen und sie verschenken. Ja. Ja, weil die Freifunk-Communities ja so begeistert sind, wenn die Piratenpartei Aktionen mit Freifunk machen. Okay, so, 9000 Fuchs, du warst nochmal da. Jo, danke. Ich erinnere mich an eine Aktion, als die Vorratsdatenspeicherung auch mal aktiv war. Da haben die Piraten aufgerufen, Briefe zu schreiben an ihre Abgeordneten, was sie so den ganzen Tag über machen. Das war eine coole Aktion. Da wurden dann Briefe eingereicht. Ah, ich habe mir heute früh einen Kaffee gemacht und bin dann zur Arbeit gegangen. Also sowas fand ich cool. Und wenn das so angelehnt wäre, ja, warum nicht? Aber nicht irgendwie auf Piratenkohle. Okay, dankeschön. Stimmt. Okay, aber das mit der Spendenkampagne, das habt ihr schon verstanden. Immerhin Stimmbürger noch. Ja, also wenn ihr was Konstruktives machen wollt, ihr habt ja Reisekosten, also das wäre jetzt nicht das Thema, und Zugtickets habt ihr ja vom Vorstand, lasst euch einladen von der Fraktion, von den Grünen, von den Linken und vielleicht noch ein paar Einzelnen von der SPD, zusammen waren es 148, macht da ein paar schöne Fotos und dann ist die Sache gut, 3000 Euro, selbst 300 Euro für so eine Aktion ist nicht medieneffektiv, da gibt es andere Dinge vielleicht, was man tun kann. Und wenn man Spenden haben möchte, eine E-Mail wieder an diese 17.000 Mitglieder, bringt mehr wie so eine Aktion. Und immer eine Aktion mit Bild, also Fotokamera mitnehmen, Videogerät mitnehmen und was weiß ich, den Fraktionsvorstand interviewen, warum sie denn das auch so sehen wie die Piraten. Und dann haben wir noch einen Content. Danke. Danke dir auch. Ich möchte gerne zu dem Antrag ein Meinungsbild haben. Kann ich eine Frage vorstellen? Selbstverständlich, Entschuldigung. Bitte, Lothar. Nur rein um für die Zahlen. Bei Papier und Druck, sind da die Briefumschläge mit drin oder soll das in den Ordner abgeheftet werden? Das soll in Ordner abgeheftet werden. Im Budget steht ja auch der Posten mit den Ordnern drin. Also der Plan ist, dass man die Brieftexte vordruckt als Briefpapier, fertig gelocht. Und dann muss man quasi als Serienbrief nur noch die Absenderadressen reinhauen, das ganze Zeug abheften. Weitere Fragen? Dann zurück zum Meinungsbild. Astrid? Ich bin an sich trotz aller bisher gebrachten Gegenargumente dafür. Hermi, brauche ich nicht fragen. Christoph? Naja, ich würde es auch mal versuchen. Ihr stellt euch mal vor, die Hermi wird vor dem Bundestag mit den drei Koffern verhaftet. Was Besseres kann so gar nicht passieren an PR. Okay, danke. Lothar? Also ich weiß, dass also Papieraktionen gegebenenfalls ein bisschen schwierig ist, aber wenn das zumindest ein bisschen Bilder liefert und auch was an Spenden reinkommt, auch wenn das nicht komplett refinanziert ist, bringt wieder Parteienfinanzierung. Deshalb bin ich dann auch dafür. Danke, Marc. Ich wäre auch dafür, weil, wie dargestellt, das Ganze erst dann auf die Beteiligung da ist. Stefan? Ich bin auch dafür. Das ist ja relativ einfach, dann können wir in die Abstimmung, glaube ich, gehen, ja? Ja, meins kannst du direkt übertragen. Gutes Beispiel, wie die Basis hier einbezogen wird bei den Piraten. Daumen hoch. Ja, gutes Beispiel, entschuldige, Stefan, wenn ich das jetzt mal sage. Gutes Beispiel dafür, dass die Basis immer sagt, man müsste mal. Also eine Aktion durchzuführen ist immer noch besser als keine Aktion durchzuführen. Vor allen Dingen muss man auch mal ganz klar dazu sagen, da mag es auch unterschiedliche Ansichten zu geben, die ja hier nun auch ein, zwei, drei Leute sicherlich berechtigterweise vorgetragen haben, aber da steckt auch schon eine Menge Arbeit drin und ich denke, wenn das dann zum Tragen kommt, ist es mit Sicherheit auch eine gute Umsetzung dann. Okay. Da hätte ich gleich eine konstruktive Frage noch dazu, wenn ich darf. Bitteschön. Wie hoch ist denn das Budget, das wir zur Verfügung haben, um sozusagen Aktionen zu planen? Denn natürlich kann ich mir Gedanken machen, welche Aktionen man plant, aber die kosten alle Geld und bevor ich da Arbeit reinstecke, möchte ich natürlich vorher ein Budget haben. Also was kann ich mir denn da planen? Ja, wenn du vorher weißt, dass die Geld kosten, dann weißt du doch, wie viel, oder? Naja, das kommt drauf an, wie groß man sie macht, zum Beispiel Demonstrationen oder so etwas. das, also wie gesagt, die Frage ist, gibt es ein Budget, das der Vorstand zur Verfügung steht für politische Aktionen? Aber natürlich gibt es diese Budgets und das kann der Lothar dir vielleicht genau sagen, aber ich wäre zum Beispiel bereit von meinem, für eine richtig coole Aktion, wenn die du jetzt vorschlägst, ja, von meinem Fahrtkostenbudget, was ich sowieso kaum ausschöpfe, die Hälfte abzugeben, habe ich doch kein Problem mit, weil ich finde Aktionen immer das, was uns nach vorne bringt, egal ob jetzt Spenden oder ob jetzt solche Aktionen, die mit Spenden verknüpft sind, die uns Aufmerksamkeit bringen. Wir müssen wieder ins Gespräch kommen und das geht nur über Aktionen. Und wenn du willst, kannst du mein Fahrkostenbudget dafür haben. Ich weiß jetzt noch nicht, wie hoch es ist, aber... Ja, ich weiß es jetzt gerade auch nicht. Christoph, nur eine Anmerkung. Ein Fahrtkostenbudget klappt nur wegen Mischkalkulation. Ja, ich weiß es ja. Wenn der Christoph die ganze... Dann muss der Christoph halt mal laufen, mein Gott. Ist hier schon wieder der Bär, das Bärenfell. Hermi, merkst du was? Der Bär schon wieder. Wird schon wieder verteilt hier. Okay, ich würde das gerne zum Abschluss bringen. Ja, das, du kannst natürlich, schreib an Vorstand Ed, wenn du eine coole Idee hast und die auch Anklang findet, dann sehe ich da auch das Problem auch nicht. Da wird es mit Sicherheit Mittel und Wege geben, sich zumindest erstmal so zu verständigen, dass eine Planung auch Sinn macht. Auch alle anderen, die da sind, schreibt an Vorstand Ed, wir kriegen die Tickets, wir gucken uns das an und wir schauen dann, was machbar ist. Ja? Und ich denke, dass wir auf jeden Fall Aktionen brauchen. Das steht ja wohl oder ist unstrittig, ne? Also grundsätzlich vom Bundesverband her, das Budget ist momentan extrem eng, um das mal so vorsichtig zu sagen. Aber wir haben es ja auch schon gemacht, wenn dann irgendwas anstand, die Landesvorstände angeschrieben, Spendenaktionen gemacht. Das heißt, wenn was Konkretes da ist, kann man mal gucken, wie man es durchzieht. Ja, und außerdem hatten wir letztens diese schöne Open-Antrag-Themenwoche für Flyer oder für irgendwas, ja. Da hat es keine 5 Minuten gedauert. Dann hatten sich 6 Leute gefunden, Logbuch, genau. 6 Leute gefunden, die 300 Euro auf den Tisch gelegt haben. Geht alles. Also Aktionen sind wichtig. Jede Aktion ist wichtig. Ja, die Arbeit bei einer Aktion an sich ist ja nicht nur das Planen und das Umsetzen, sondern auch das entsprechende Klinkenputzen, um die Kohle wieder irgendwo reinzubekommen. Und selbst wenn jetzt Lothar sagen würde, okay, wir haben 10.000 Euro Budget für Veranstaltungen, dann rennen jetzt wahrscheinlich 5 Leute los, die für 10.000 Euro jeweils eine Veranstaltung planen. Und das ist halt irgendwie auch unpraktisch. Hurra! Ich finde das, also noch 2 Sätze dazu. Erstens fände ich das gar nicht so schlecht, wenn die 10.000 Euro in ihrer Planung verplanen und euch das dann vorstellen und ihr es dann zur Not ablehnt. Aber wenn da eine gute Idee dabei ist, die 10.000 kostet, dann kostet sie halt das, wenn sie gut ist. Das zum einen. Zum anderen die Idee, Mails an Vorstand Ed zu schreiben. Also ich höre es zwar öfters, habe es selbst jetzt ein paar Mal ausprobiert. Ich habe von 3 E-Mails nur bei einer nach einer Woche eine Antwort gekriegt. Also da müsst ihr doch noch vielleicht ein bisschen nachbessern, dass das vielleicht gut funktioniert, wenn ihr es immer anpreist. Nicht, dass es so ins Leere läuft, nee, das, die Leute das, demotiviert. Entschuldige, wenn ich bin. Da würde ich dich auch gerne unterbrechen. Also ich gucke täglich rein und das auch mehrfach. Es gibt natürlich auch mal eine Zeit, wo das vielleicht nicht unbedingt zu erbringen ist, aber grundsätzlich bin ich ja nicht alleine, die Tickets da durchforsten. Wenn da bei dir irgendeine Rückmeldung kommt, dann würde ich dich bitten, mich zu informieren. Kannst du direkt anschreiben per Mail oder mir eine Twitter-DM schreiben und dann prüfen wir, wo dieses Ticket geblieben ist. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, und außerdem, so bürokratisch sind wir ja gar nicht. Also ich meine, man kann uns auch über andere Kanäle direkt ansprechen. Und doch, kann man. Mich kann man über Twitter ansprechen, über Google Plus, über Facebook vielleicht nicht, weil da treibe ich mich selten rum. Sogar über WhatsApp. Mein Gott, Piratus, wenn du eine coole Idee hast, schreib mich über WhatsApp an und ich bringe das dann irgendwie in den Vorstand. Ja, also ich werde einen anderen Weg finden. WhatsApp lehne ich grundsätzlich ab. Ja, ich habe es zuletzt... Streamer, wollte ich ja eigentlich sagen. Okay. Der Fuchs ist nochmal da. Hast du was Kurzes? Ja, ich habe vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Und vielleicht, wenn ihr das jetzt halt durchziehen möchtet, wäre es vielleicht cool, wenn ihr nicht nur ein Papier reinpackt, sondern vielleicht in den Brief irgendwas Leichtes reinsteckt. Ich denke da zum Beispiel an ein Taschentuch für jeden Abgeordneten, der nicht der Vorratsdatenspeicherung zugestimmt hat, weil es halt ein trauriges Thema ist. Und lasst euch, also mir ist noch nichts eingefallen, was ihr vielleicht noch Zusätzliches reinpacken könnt für die, die dafür gestimmt haben. Ein Taschentuch fände ich cool. Päckchen Vogelfutter hätte ich vorgeschlagen, so mit Aufdruck. Halt die Klappe. Passt ja überhaupt nicht. Ja, das ist ja aber übergreifend, dann interdisziplinär quasi. Ja, blub. Okay, die Idee, Fuchs, finde ich gut. Ich denke, Hermi wird die mit aufgenommen haben und dann schauen wir mal, was sich da noch machen lässt. Ja, also schreibt mir einfach eine Mail, wenn dir noch irgendwas einfällt, das mit dem Taschentuch nicht mehr. Ja, ich finde das mit dem Taschentuch auch gut. Alle, die zugestimmt haben, kriegen ein benutztes. Ich bleib mal. Ist gut jetzt. Okay. Damit ist aber dieser Antrag angenommen. Und das war auch der letzte Antrag für heute. Das heißt, wir können Stuhl, Urin und Speichelprobe als Vorratsdaten. Halt. Nicht zu weit gehen. Ich habe jetzt wieder Bilder. Ich würde gerne zum Top 5 gehen, dann übergehe das weiter. Sonstiges, Fragen an den Buchung. Kommt zum Mikrofon, wenn ihr Fragen habt. 3, 2, 1, meins. Keine Fragen. Die Umlaufbeschlüsse, den Link findet ihr im Protokoll. Wenn sonst nichts weiter mehr ist, sind wir durch. Ende 20.43 Uhr. Ich bedanke mich für eure Teilnahme. Einen nicht öffentlichen Teil gibt es nicht. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Bleibt mir gesund. Ich bedanke mich auch. Vielen Dank, Gabriele, fürs Protokoll und gute Nacht. Danke euch allen. Jo, ich sage auch danke und wünsche euch einen schönen Abend. Guten Abend. Danke an alle und gute Nacht. Tschüss. Ich hätte gerne noch kurz den Christoph gesprochen oder so. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.